hat Profit und weit er nicht im Kopf. Ah, um die Schar, um die Schwung, Schwung, Schwung. Standard Oil und Shell und Esso, Schrumm, Schrumm, Schrumm. Schrumm, Schrumm, Schrumm, fein oder grob. Wir fressen werden doch auf die Sache, bitte lass er einfach rum, rum, rum. Fein oder grob, wir fressen werden doch auf die Sache, bitte lass er einfach rum, rum, rum. Haar um die Schar, um die Schrumm, Schrumm, Schrumm. Standard Oil und Shell und Esso, Schrumm, Schrumm, Schrumm. Schrumm, Schrumm, Schrumm, fein oder grob. Wir fressen werden doch auf die Sache, bis wir lachen einfach Schrumm, Schrumm, Schrumm. Fein oder grob, wir fressen werden doch auf die Sache, bis wir lachen einfach Schrumm, Schrumm, Schrumm. Es ist, als ob sie sterben müssen, geht's um mehr Lohn. Um die Schar, um die Schrumm, Schrumm, Schrumm. Für Putsche aber finden sie die Schmiergelder schon. Ha, um die Schar, um die Schrumm, Schrumm, Schrumm. Standard Oil und Shell und Esso, Schrumm, Schrumm, Schrumm. Schrumm, Schrumm, Schrumm, fein oder grob. Wir fressen werden doch auf die Sache, bis wir lachen einfach Schrumm, Schrumm, Schrumm. Fein oder grob. Wir fressen werden doch auf die Sache, bis wir lachen einfach Schrumm, Schrumm, Schrumm. Ha, um die Schar, um die Schrumm, Schrumm, Schrumm. Ah, um die Schar, um die Schrumm, Schrumm, Schrumm. Standard Oil und Shell und Esso, Schrumm, Schrumm, Schrumm. Schrumm, Schrumm, Schrumm, fein oder grob. Wir fressen werden doch auf die Sache, bis wir lachen einfach Schrumm, Schrumm, Schrumm. Fein oder grob. Wir fressen werden doch auf die Sache, bis wir lachen einfach Schrumm, Schrumm, Schrumm. Die Ölkonzerne hätten alle Ölfelder gern. Haar um die Schar, um die Schrumm, Schrumm, Schrumm. Doch leuchtet über vielen schon der rote Stern. Haar um die Schar, um die Schrumm, Schrumm, Schrumm. Tja, Standard Oil und Shell und Esso, Schrumm, Schrumm, Schrumm. Nix Profite, nix Profite, Schrumm, Schrumm, Schrumm. Fein oder Schrumm, wir fressen wir doch auf die Sache, bis wir